Phädra von Jean-Baptiste Racine, übertragen von Friedrich von Schiller. Fünfter Aufzug, erster Auftritt. Hippolyt, Aresia, Ismene. Aresia, du schweigst in dieser äußersten Gefahr, du lässest deinen Vater, der dich liebt, in seinem Wahn. O, wenn dich meine Tränen nicht rühren, grausamer, wenn du so leicht dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren, geh hin, verlass mich, trenne dich von mir, doch sichre wenigstens zuvor dein Leben, verteidge deine Ehre, reinige dich von einem schändlichen Verdacht, erzwing's von deinem Vater, seinen blut'gen Wunsch zu widerrufen, noch ist's Zeit, warum das Feld freilassen deiner blut'gen Feindin, verständige den Theseus. Hippolyt, hab ich's nicht getan? Soll dich die Schande seines Bettes enthüllen, ohne Schonung und die Stirn des Vaters mit unwürd'ger Röte färben? Du allein durchdrangst das grässliche Geheimnis, dir und den Göttern nur kann ich mich öffnen. Dir konnt ich nicht verbergen, was ich gern mir selbst verbarg. Urteil, ob ich dich liebe, jedoch bedenke, unter welchem Siegel ich dir's vertraut. Vergiss, wenn's möglich ist, was ich gesagt, und deine reine Lippen beflecke nie die grässliche Geschichte. Lass uns der Götterbilligkeit vertrauen, ihr eigner Vorteil ist's, mir Recht zu schaffen, und früher oder später, sei gewiss, wird Phädra schmachvoll ihr Gebrechen büßen. Hierin allein leg ich dir Schonung auf, frei folg ich meinem Zorn in allem andern. Verlass die Knechtschaft, unter der du seufzest, wag's mir zu folgen, teile meine Flucht, entreiß dich diesem unglückseligen Ort, wo die Unschuld eine schwere Giftluft atmet. Jetzt, da mein Unfall allgemeinen Schrecken verbreitet, kannst du unbemerkt entkommen, die Mittel geb ich dir zur Flucht, du hast bis jetzt noch keine Wächter als die meinen, uns stehen mächtige Beschützer bei, Argos und Sparta reichen uns den Arm, komm, bieten wir für unsere gute Sache die Hilfe deiner, meiner Freunde auf, ertragen wir es nicht, dass Phädra sich bereichere mit den Trümmern unsers Glücks, aus unserm Erb uns treibe dich und mich und ihren Sohn mit unserm Raube schmücke, komm, eilen wir, der Augenblick ist günstig. Was fürchtest du? Du scheinst dich zu bedenken, dein Vorteil ja macht einzig mich so kühn, und lauter Eis bist du, da ich voll Glut, du fürchtest, dich dem Flüchtling zu gesellen? Aresia, o schönes Los, mich so verbannt zu sehn, geknüpft an dein Geschick, wie selig froh wollt ich von aller Welt vergessen leben, doch da so schönes Band uns nicht vereint, erlaubt's die Ehre mir, mit dir zu fliehen, aus deines Vaters Macht kann ich mich wohl befreien, der strengsten Ehre unbeschadet. Das heißt, sich lieben Freunden nicht entreißen, Flucht ist erlaubt, wenn man Tyrannen flieht. Doch, Herr, du liebst mich, Furcht für meine Ehre. Hippolyt. Nein, nein, zu heilig ist mir deine Ehre. Mit edlerem Entschlusse kam ich her. Flieh deinen Feind und folge deinem Gatten. Frei macht uns unser Unglück, wir sind niemands. Frei können wir jetzt Herz und Hand verschenken. Die Fackeln sind's nicht, die den Hymen weihen. Unfern dem Tor Trözens, bei jenen Gräbern, wo meine Ahnherrn alte Male sind, stellt sich ein Tempel dar, furchtbar dem Meineid. Hier wagt man keinen falschen Schwur zu tun, denn schnell auf das Verbrechen folgt die Rache. Das Grauen des unvermeidlichen Geschicks hält unter fürchterlichem Zaum die Lüge. Dort lass uns hingehen und den heil'gen Bund der ew'gen Liebe feierlich geloben. Den Gott, der dort verehrt wird, nehmen wir zum Zeugen, beide flehen wir ihn an, dass er an Vaters Statt uns möge sein. Die heiligsten Gottheiten ruf ich an, die keusche Diane, die erhabne Juno, sie alle, die mein liebend Herz erkannt, sie ruf ich an zu meines Schwures Bürgen. Aresia, der König kommt, o fliehe eilends, fliehe, um meine Flucht zu bergen, weil ich noch. Geh, geh, und lass mir einen treuen Freund, der meinen bangen Schritt zu dir geleite. Hippolyt geht ab. Zweiter Auftritt, Theseus, Aresia, Ismene. Theseus, im Eintreten vor sich. Ihr Götter, schafft mir Licht in meinem Zweifel, deckt mir die Wahrheit auf, die ich hier suche. Aresia, zu Ismenen, halt alles zu der Flucht bereit, Ismene. Ismene geht ab. Dritter Auftritt, Theseus, Aresia, Theseus. Du entfärbst dich, Königin, du scheinst erschrocken, was wollte Hippolyt an diesem Ort? Aresia, er sagte mir ein ewig Lebewohl. Theseus, du wusstest, dieses stolze Herz zu rühren, und deine Schönheit lehrte ihn die Liebe. Aresia, wahr ist's, o Herr, den ungerechten Hass hat er von seinem Vater nicht geerbt, hat mich nicht als Verbrecherin behandelt. Theseus, ja, ja, ich weiß, er schwur dir ew'ge Liebe, doch baue nicht auf dieses falsche Herz, auch andern schwur er eben das. Aresia, er tat es? Theseus, du hättest ihn beständ'ger machen sollen, wie ertrugst du diese grässliche Gemeinschaft? Aresia, und wie erträgst du, dass die grässliche Beschuldigung das schönste Leben schmäht? Kennst du sein Herz so wenig? Kannst du Schuld von Unschuld denn so gar nicht unterscheiden? Muss ein verhaßter Nebel deinem Aug allein die hohe Reinigkeit verbergen, die hell in aller Augen strahlt? Du hast zu lang ihn falschen Zungen preisgegeben. Geh in dich, Herr, bereue, widerrufe die blut'gen Wünsche, fürchte, dass der Himmel so sehr dich hasse, um sie zu gewähren. Oft nimmt er unser Opfer an im Zorn und straft durch seine Gaben unsere Frevel. Theseus, nein, nein, umsonst bedeckst du sein Vergehen, dich blendet Liebe zu dem Undankbaren, ich halte mich an zuverlässige Zeugen, ich habe wahre Tränen fließen sehen. Aresia, gib acht, o Herr, unzähl'ge Ungeheuer vertilgte deine tapfere Hand, doch alles ist nicht vertilgt, und leben ließest du noch ein. Dein Sohn verwehrt mir, fortzufahren. Des Vaters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig. Ich würd ihm weh tun, wenn ich endete. Nacheifre ich seiner edeln Scham und flieh aus deinen Augen, um nicht mehr zu sagen. Sie geht ab. Vierter Auftritt. Theseus allein. Was kann sie meinen? Was verhüllen mir die halben Worte, die man nie vollendet? Will man mich hintergehen? Verstehen sich beide zusammen, mich zu ängstigen? Doch ich selbst, trotz meines schweren Zornes, welche Stimme des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Zum zweiten Mal lasst uns Önonen fragen, den ganzen Frevel will ich hell durchschauen. Zu der Wache. Önone, komme vor mich und allein. Fünfter Auftritt. Theseus, Panope. Panope. Ich weiß nicht, Herr, worauf die Fürsten sind, doch ihre Schwermut lässt mich alles fürchten. In ihren Zügen malt sich die Verzweiflung und Todesblässe deckt ihr Angesicht. Schon hat Önone sich, die sie mit Schmach verstieß, ins tiefe Meer hinabgestürzt. Man weiß den Grund nicht der Verzweiflungstat. Vor unserm Aug verschlangen sie die Wellen. Theseus, was hör ich? Panope, ihr Tod hat Phädra nicht beruhigt. Ja, steigend immer mehrt sich ihre Angst. Bald stürzt sie sich im heftigen Gefühl auf ihre Kinder, badet sie in Tränen, als brächt es Lindrung ihrem großen Schmerz, und plötzlich stößt sie sie mit Grauen weit von sich, das Herz der Mutter ganz verleugnend. Sie schweift umher mit ungewissem Schritt, ihr irrer Blick scheint uns nicht mehr zu kennen. Dreimal hat sie geschrieben, dreimal wieder den Brief zerrissen, ihre Meinung ändernd. O eile, sie zu sehen, sie zu retten. Theseus, Önone tot, und Phädra stirbt, ihr Götter, ruft meinen Sohn zurück. Er komme, spreche, verteidge sich, ich will ihn hören, eilt. Panope geht ab. O nicht zu rasch, Neptun, erzeige mir den blut'gen Dienst. Magst du mich lieber nie erhören? Zu viel vielleicht vertraut ich falschen Zeugen. Zu rasch hab ich die Hand zu dir erhoben. Weh mir, Verzweiflung hätt ich mir erfleht. Sechster Auftritt. Theseus, Theramen. Theseus, bist du es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab ich ihn als zartes Kind vertraut. Doch was bedeuten diese Tränen, sprich, die ich dich weinen sehe? Was macht mein Sohn? Theramen, o allzu späte, überflüss'ge Sorgfalt, fruchtlose Vaterliebe, Hippolyt, ist nicht mehr. Theseus, Götter! Theramen, sterben sah ich ihn, den holdesten der Sterblichen, und auch den minder schuldigsten, ich darf es sagen. Theseus, mein Sohn ist tot, weh mir, jetzt, da ich ihm die Arme öffnen will, beschleunigen die Götter ungeduldig sein Verderben. Welch Unglück hat ihn, welcher Blitz entrafft. Theramen, kaum sahen wir Tryzene hinter uns, er war auf seinem Wagen, um ihn her, still wie er selbst, die trauernden Begleiter. tief in sich selbst gekehrt, folgt er der Straße, die nach Mycene führt, die schlaffen Zügel nachlässig, seinen Pferden überlassend, die stolzen Tiere, die man seinem Rufe mit edler Hitze sonst gehorchen sah, sie schienen jetzt, starr blickend und das Haupt gesenkt, in seine Schwermut einzustimmen. Plötzlich zerriss ein schreckenvoller Schrei, der aus dem Meer aufstieg, der Lüfte stille und schwer aufseufzend aus der Erde schoß, antwortet eine fürchterliche Stimme dem grausenvollen Schrei. Es trat uns allen eiskalt bis an das Herz hinan, aufhorchten die Rosse, und es sträubt sich ihre Mähne. Indem erhebt sich aus der flüss'gen Ebene mit großem Wallen hoch ein Wasserberg, die Woge naht sich, öffnet sich und speit vor unseren Augen unter Fluten Schaums ein wütend Untier aus. Furchtbare Hörner bewaffnen seine breite Stirne, ganz bedeckt mit gelben Schuppen ist sein Leib, ein grimmiger Stier, ein wilder Drache ist's, in Schlangenwindungen kommt sich sein Rücken, sein hohles Brüllen macht das Ufer zittern, das Scheusal sieht der Himmel mit Entsetzen, aufbebt die Erde, weit verpestet ist von seinem Hauch die Luft, die Woge selbst, die es herantrug, springt zurück mit Grausen. Alles entflieht und sucht, weil Gegenwehr umsonst im nächsten Tempel sich zu retten. Nur Hippolyt, ein würd'ger Heldensohn, hält seine Pferde an, fasst sein Geschoss, zielt auf das Untier und aus sicherer Hand den mächt'gen Wurfspieß schleudernd schlägt er ihm tief in den Weichen eine weite Wunde. Aufspringt das Ungetüm für Wut und Schmerz, stürzt vor den Pferden brüllend hin, wälzt sich und gähnt sie an mit weitem flammenden Rachen, der Rauch und Blut und Feuer auf sie speit. Sie rennen scheu davon, nicht mehr dem Ruf der Stimme, nicht dem Zügel mehr gehorchend. Umsonst strengt sich der Führer an, sie röten mit blut'gem Geifer das Gebiss. Man will sogar in dieser schrecklichen Verwirrung einen Gott gesehen haben, der den Stachel in ihre staubbedeckten Lenden schlug. Quer durch die Felsen reißt die Furcht sie hin, die Achse kracht, sie bricht. Dein kühner Sohn sieht seinen Wagen morsch in Stücken fliegen, er selbst stürzt und verwirrt sich in den Zügeln. O Herr, verzeihe meinen Schmerz, was ich jetzt sah, wird ew'ge Tränen mir entlocken. Ich sahe deinen heldenmüt'gen Sohn, sah ihn geschleift, o Herr, von diesen Rossen, die er gefüttert mit der eignen Hand. Er will sie stehen machen, seine Stimme erschreckt sie nur, sie rennen umso mehr. Bald ist sein ganzer Leib nur eine Wunde, die Ebne hallt von unserm Klaggeschrei. Ihr wütend Ungestüm lässt endlich nach, sie halten still, unfern den alten Gräbern, wo seine königlichen Ahnen ruhn. Ich eile seufzend hin, die andern folgen, der Spur nachgehend seines edeln Bluts. Die Felsen sind davon gefärbt, es tragen die Dornen seiner Haare blut'gen Raub. Ich lange bei ihm an, Ruf ihn mit Namen. Er streckt mir seine Hand entgegen, öffnet ein sterbend Aug und schließt es alsbald wieder. Der Himmel, spricht er, entreißt mir mit Gewalt ein schuldlos Leben. O wenn ich dahin nimm, teurer Freund, der ganz verlassenen Arisia dich an, und kommt dereinst mein Vater zur Erkenntnis, jammert er um seinen fälschlich angeklagten Sohn, sag ihm, um meinen Schatten zu versöhnen, mög er an der Gefangnen gütig handeln, ihr wiedergeben, was, hier hauchte er die Heldenseele aus, in meinen Armen blieb ein entstellter Leichnam nur zurück, ein traurig Denkmal von der Götterzorn, unkenntlich selbst für eines Vaters Auge. Theseus, o süße Hoffnung, die ich selbst mir raubte, mein Sohn, ihr unerweichten Götter, mir habt ihr nur zu gut gedient, mein Leben hab ich dem ew'gen Jammer aufgespart. Theramen, Arisia kam jetzt, entschlossen kam sie, vor deinem Zorn zu fliehen, im Angesicht der Götter, ihn zum Gatten zu empfangen. Sie nähert sich, sie sieht das Gras gerötet und rauchend noch, sie sieht, sieht Hippolyt, o welch ein Anblick für die Liebende, dahingestreckt, gestaltlos, ohne Leben. Sie will noch jetzt an ihrem Unglück zweifeln, ihr Auge erkennt nicht mehr die teuern Züge, sie sieht ihn vor sich und sie sucht ihn noch, doch als es endlich schrecklich sich erklärt, da klagt ihr Schmerzensblick die Götter an, und mit gebrochnem Seufzer, halb entseelt, entsinkt sie bleich zu des geliebten Füßen. Ismene ist bei ihr und ruft sie weinend zum Leben, ach, zum Schmerz vielmehr, zurück, und ich, das Licht der Sonne hassend, kam, den letzten Willen dieser Heldenseele dir kund zu tun, o Herr, und mich des Amts, das er mir sterbend auftrug, zu entladen. Doch hier erblick ich seine blut'ge Feindin. Letzter Auftritt, Theseus, Phädra, Theramen, Panope. Theseus, nun wohl, du hast gesiegt, mein Sohn ist tot, ach, wie gerechten Grund hab ich zu fürchten, welch grausamer Verdacht erhebt sich furchtbar in mir und spricht ihn frei in meinem Herzen, doch er ist tot, unschuldig oder schuldig, nimm hin dein Opfer, freu dich seines Falls, ich will gedrein, mich ewig zu betrügen, du klagst ihn an, so sei er ein Verbrecher, schon genug der Tränen kostet mir sein Tod, nicht brauch ich's, ein verhaßtes Licht zu suchen, das meinem Schmerz ihn doch nicht wiedergibt, vielleicht das Maß nur meines Unglücks füllt. Lass mich weit, weit von dir und diesem Ufer das Schreckbild fliehen des zerrissenen Sohns. Herausfliehen möcht ich aus der ganzen Welt, um dieser Qual Erinnerung zu entweichen. Was mich umgibt, rückt mir mein Unrecht vor. Zur Strafe wird mir jetzt mein großer Name minder bekannt, verberg ich mich so mehr. Die Huld sogar der Götter muss ich hassen, Beweinen will ich ihre blut'ge Gunst, mein eitles Flehn soll sie nicht mehr bestürmen, was sie auch für mich tun, ihr trauger Eifer ersetzt mir nie mehr, was er mir geraubt. Phädra, es sei genug des ungerechten Schweigens, Theseus, Recht widerfahre deinem Sohn, er war nicht schuldig. Theseus, o ich unglückselger Vater, weh mir, und auf dein Wort verdammt ich ihn. Grausame, damit glaubst du dich entschuldigt? Phädra, die Zeit ist kostbar, Theseus, höre mich, ich selbst war's, die ein lasterhaftes Auge auf deinen keuschen Sohn zu richten wagte, der Himmel zündete die Unglücksflamme in meinem Busen an. Was nun geschah, vollführte die verdammliche Önone. Sie fürchtete, dass Hippolyt empört von meiner Schuld sie dir entdecken möchte und eilte, die Verräterin, weil ich nur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen. Sie hat sich selbst gerichtet und, verbannt aus meinem Angesicht, im Schoß des Meers allzu gelinden Untergang gefunden. Mein Schicksal würde längst ein schneller Stahl geendigt haben, doch dann schmachtete noch unter schimpflichem Verdacht die Tugend, um meine Schuld dir reuend zu gestehen, wählt ich den langsameren Weg zum Grabe. Ein Gift flößt ich in meine glühenden Adern, das einst Medea nach Athen gebracht. Schon fühl ich es zu meinem Herzen steigen, mich fasst ein fremder, nie gefühlter Frost. Schon seh ich nur durch einer Wolke flor den Himmel und das Angesicht des Gatten, den meine Gegenwart entehrt. Der Tod raubt meinem Aug das Licht und gibt dem Tag, den ich befleckte, seinen Glanz zurück. Panope, aha, sie stirbt! Theseus, o stürbe doch mit ihr auch die Erinnerung so schwarzer Tat. Kommt, lasst uns nunmehr, da wir unser Unrecht, ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut des lieben Sohnes unsere Tränen mischen. Kommt, seine teuren Reste zu umfassen und unsers Wunsches Wahnsinn abzubüßen. Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, und kann es seine aufgebrachten Mahnen besänftigen. Sie, die er liebte, nehm ich zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet.